Bitte Guten Abend. Mein Name ist Genç. Heute bin ich Ihre Ärztin. Bevor wir mit dem Anamnesegespräch anfangen, möchte ich Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, ist in Ordnung, Frau Doktor. Ja, sehr gut. Wie heißen Sie? Mein Name ist Herbert Wehner. Herbert Wehner. Können Sie Ihren Vor- und Nachname buchstabieren? Ja, Herbert mit HERBERT, Ja. Herbert. Und der Nachname ist Wehner, Wehner. Wehner. Okay, Herr Wehner. Wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 83 Jahre alt. 83. Okay, wann sind Sie geboren? 5. März 1940. 1940. Okay, wie groß sind Sie? Oh, Frau Doktor, ich war mal 1,75 Meter, aber ich habe mich lange nicht mehr gemessen. Vielleicht sind Sie kleiner geworden wegen des Alters? Bestimmt, bestimmt, ja. Können Sie noch mal sagen, die Größe? 1,75 Meter. 75, ja, danke schon. Und wie viel wiegen Sie? Ungefähr 70 Kilo. 70 Kilo. Okay, danke für die Information, Herr Wehner. Was führt Sie heute zu mir? Frau Doktor, ich komme jetzt hauptsächlich, weil ich jetzt seit gestern Schüttelfrost habe. Ich hatte jetzt 2, 3 Tage Fieber und heute habe ich dann auch Schüttelfrost bekommen. Und das ist der Grund, warum ich jetzt hier zu Ihnen komme. Okay. Und ja, ich fühle mich insgesamt auch sehr schwach und habe auch nicht so viel gegessen in den letzten Tagen, habe auch Übelkeit und musste auch ein paar Mal erbrechen. Okay. Und haben Sie in letzter 2, 3 Tage Stuhl abgegeben? Also ich muss sagen, ich bin jetzt seit ein paar Tagen verstopft. Also der letzte Stuhlgang ist, glaube ich, schon 4 oder 5 Tage mindestens her. Okay, 4 oder 5 Tage. Ist das normal für Sie oder ist das Nee, ungewöhnlich? sonst habe ich eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag spätestens Stuhlgang. Okay. Nicht normal. Haben Sie Bauchschmerzen? Also mir tut der ganze Leib weh. Also nicht nur Bauch, sondern auch der gesamte Rücken, also der ganze Okay. Leib tut mir weh. Bauch- und Rückenschmerzen haben Sie. Ja. Haben Sie Ihr Fieber gemessen? Ja, es war heute bis 39. 0,3 sogar, ja. Okay, haben Sie fiebersenkendes Mittel eingenommen? Ja, ich habe dann Paracetamol genommen, ja. Okay, aber trotzdem hat es ge gestiegen. Okay, Ja, verstehe. Schüttelfrost habe ich heute auch bekommen, ja. Haben Sie Beschwerde mit dem Wasserlassen? Also ich trinke halt wenig, deswegen habe ich das Gefühl, dass es nicht so wie früher ist mit dem Wasserlassen, ja. Sie trinken weniger als Ja, früher, sagen Sie. ich muss haben Übelkeit und wie gesagt, ich muss erbrechen. Das Okay, ist wird es auch in der letzten 2, 3 Tage? ja, Oder? ja, ja. Okay. Sie trinken weniger, also Sie haben weniger Wasserlassen als normal. Ja, richtig. Und es ist nicht so wie früher normal, ja. Okay. Haben Sie etwas Ungewöhnliches gegessen vor 3 Tagen? Kann ich nicht sagen, Frau Doktor. Das war ganz normal. Was essen Sie an einem Tag normalerweise? Unterschiedlich, also je nachdem, was ich mir auch selbst mache. Obst, Gemüse, Fleisch, also ausgewogene Ernährung haben Sie, oder? Ja, Okay. soweit ich das machen kann, ja. Okay. Wie können Sie einschätzen Ihre Bauch- und Rückenschmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Sind Sie stark oder? Sie meinen jetzt stark mit Zahlen oder wie? Ja, mit Zahlen, genau. 10 ist stärkste Den und stärkste, okay, ja. ja. Würde ich sagen, so 6, 7 vielleicht, ja. 6, 7, okay. Und auch seit 3 Tagen haben Sie diese Schmerzen, nicht seit gestern. Die Schmerzen sind eigentlich jetzt seit gestern eher. Ja, Also Sie die, sind seit gestern. ja. Okay. Jetzt möchte ich. Kopfschmerzen habe ich auch. Durch das Fieber habe ich auch Kopfschmerzen bekommen. Kopfschmerzen auch. Okay. Ja. Ich würde gerne jetzt Ihre Vorgeschichte, Krankenvorgeschichte etwas fragen. Haben Ja. Sie chronische Erkrankungen? Ja, ich habe eine Prostatavergrößerung. Okay. Das Seit ist wann ist das? schon so mindestens seit 15 Jahren bestimmt schon. Seit 15. Ja. Okay. Dann habe ich einen Herzschrittmacher. Okay. Aber ungefähr seit 10, 15 Jahren ungefähr. Und hatte ich dann auch jetzt vor ungefähr 3 Jahren auch einen Schlaganfall gehabt. Okay. Hat sich aber alles gut wieder erholt, zum Ja, Glück. das ist sehr gut, ja. Und ich hatte mal einen Sturz und habe mir die Hüfte gebrochen, sodass ich ein künstliches Hüftgelenk habe auf der rechten Okay. Seite. Rechte Seite. Und habe auch schon lange auch mit Bandscheibenprobleme. Also War es ein Vorfall oder Verwölbung? Erinnern Sie sich daran? weiß nicht genau, aber es musste nie operiert werden bisher, aber ich habe damit schon seit über 20 Jahren zu tun, ja. Okay, aber wurden Sie nicht operiert? Nein, nein. Yes. Okay. Ja. Ja, Ach so, dann und hatte ich vielleicht vergessen, aber das ist auch schon lange her, so über 30 Jahre hatte ich auch mal Nierensteine gehabt, aber das ist schon lange her. okay. Wurden Sie im Krankenhaus behandelt wegen dieser Nierensteine oder Damals Sie waren ja. ja. Wann war diese? Oh, das ist schon lange her, 30 Jahre ist bestimmt schon vor 30 Okay, Jahren. ja. Und nehmen Sie bestimmt Medikamente gegen diese Erkrankungen? Können Sie erwähnen die Namen? Ja, also ich habe einmal Blutverdünnung mit Xarelto. Xarelto. Genau, ja. Und dann habe ich noch ein Medikament wegen Prostatavergrößerung, heißt Duodart. So, das. Ja. Und andere Medikamente habe ich bisher nicht gebraucht. Okay, Sie haben nicht gebraucht. Sie nehmen nur zur Blutverdünnung Xarelto Ja. und gegen Prostata Ja, Duodat. Okay. genau, Herr Doktor. Haben Sie Allergien gegen etwas? Oh, also da war mal fraglich, ob ich auf Penicillin Allergie, weil ich mal irgendwie mal einen Ausschlag bekommen hatte. Das habe ich immer den Ärzten gesagt, dass vielleicht Penicillin Allergie besteht. Okay, aber es wurde nicht festgestellt, aber es war fraglich, oder? Ja, das war Ja. fraglich. Okay. Ja. Das berücksichtigen wir im Krankenhaus. Und haben Sie weitere andere Allergien außer Nein, Penicillin? sonst ist nichts Okay. bekannt. Nein. Ja, rauchen Sie? Nein, nein. Sie haben noch nie geraucht? Also als Jugendlicher vielleicht mal ein bisschen, aber Aber nicht nicht lange so. Zeit haben Sie. Nein, nein, Okay. nein. Trinken Sie Alkohol? Nein, trinke auch keinen Alkohol. Das ist eine Routinefrage, die ich jedem Patienten stellen muss. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nein. Ich habe keine Erfahrung mit Drogen. Jetzt möchte ich über Ihren Familienstatus etwas fragen. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verwitwet. Sie sind verwitwet. Ja. Wohnen Sie allein oder Ja, ich wohne alleine, ja. haben Sie Kinder? Ja, ich habe Kinder, ja. Okay, sind Sie gesund? Ja, die haben auch verschiedene kleinere Krankheiten, aber nichts Ernstes. Okay, aber nicht relevante Nein. haben Sie. Okay. Sie wohnen in Ihrer eigenen Wohnung, oder? Ja. Und Sie sind in Rentner. Sie sind in Mhm. Rentenzeit, glaube ich. Was haben Ja. Sie früher gemacht als Beruf? Ja, also ich war Beamter im Ja, Finanzamt, ja. also Sie haben Büroarbeit gemacht. Wie meinen Sie? Am PC oder am Tisch am Ja, meisten. seine Büroarbeit, Sie Bürotätigkeit. brauchen keine Kraft bei der Arbeit. Nein, das war eine Okay. Bürotätigkeit, ja. Ja. Ich muss kurz gucken, ob ich alles geschrieben habe. Sie strahlen die Schmerzen aus oder Also Brust, in die Brust strahlen sie In die aus. Brust nicht, aber also ich kann es nur schwer lokalisieren. Also das ist so Rücken, Diffuse Schmerzen haben ja, sie. vom Rücken, der Bauch, also das tut, der ganze Leib tut weh. Besuchen Sie Ihren Hausarzt regelmäßig? Ja, so einigermaßen, ja. Also ich gehe nicht oft zum Arzt. Okay, Sie haben keine Brustschmerzen und kein Husten. Oder Nein. nur Kopfschmerzen. Ja. Und für Sie fühlen sich kraftlosig. Ja, richtig, ja. Okay. Ja, wenn ich kurz zusammenfasse, Sie haben seit 2, 3 Tagen Fieber, aber seit gestern haben Sie noch Stuhlfrost und Bauch- und Rückenschmerzen, also Leibschmerzen. Ja. Und seit 5 Tagen ungefähr haben Sie Verstopfung, haben Sie Ja, keinen richtig. Stuhl abgegeben. Und in diesem Zeitraum haben Sie auch nicht so viel getrunken. Und wenig Wasser lassen haben sie gemacht. Ja. Okay, und die Schmerzen sind ungefähr 6 bis 7 von 10. Haben Sie so eingeschätzt? Ist das richtig? Richtig, ja, richtig war. Okay. Gibt es was, das die Schmerzen lindern oder verstärken? Können Sie beurteilen? Wenn Ja. ich liege, sind sie besser. Wenn ich mich bewege, sind sie besser, oder? Ja, also beim Liegen ist besser, aber bewegen ist es vielleicht doch ein bisschen mehr als im Liegen, ja. Deswegen versuche ich möglichst wenig mich zu bewegen, ja. Okay, Herr Wehner. Ich Milena habe alle Fragen gestellt. Nemesi. Ah, ja, Familienanamnese. Ich habe vergessen. Ich glaube, Ihre Eltern sind noch nicht am Leben, oder? Nein, die sind schon tot, ja, leider. Woran sind Sie gestorben? Hatten Oh. Sie wichtige Erkrankungen? Also meine Mutter hatte schon einige Erkrankungen, die hatte Diabetes, Bluthochdruck und auch Herzprobleme gehabt. Ist dann meine Mutter am Herzversagen gestorben. Und mein Vater, der ist schon lange tot, der ist der hat eine kurze Krankheit gehabt, ist mit 60 Jahren schon gestorben, aber ganz genau weiß ich nicht, woran er gestorben ist. War es eine bösartige Erkrankung oder erinnern Hat Sie man sich? so nicht gesagt damals, aber ich weiß es nicht genau. Das, der Okay. ist innerhalb von einigen wenigen Tagen krank geworden, gestorben daran. Okay. Jetzt hätte ich ein paar Fragen zu Ihren aktuellen Beschwerden, deswegen bin ich zurück. Haben Sie Herzrasen, Herzstolpern? Also mein Herz stolpern, das ist schon lange. Das hatte ich gesagt, ich habe einen Herzschrittmacher bekommen. Der Grund dafür, das war, dass da immer wieder der Rhythmus anders war. Also ich habe Vorhofflimmern gehabt, immer wieder mal. Okay. Und deswegen ist das dann so gemacht worden, dass ich dann einen Herzschrittmacher bekommen habe, ja. Okay, und Das merke ich manchmal noch, das Herz stolpert, ja. okay. Und haben Sie Gewichtsveränderungen in letzter Zeit abnehmen oder zunehmen? Ja, ich glaube, in den letzten 3, 4 Tagen habe ich schon Gewicht abgenommen, ja. Aber in letzten 2, 3 Tagen. Ja. Nur da sie weniger essen. Ja. Okay. Und sie nehmen keine Medikamente wegen ihr oder bezüglich ihres Herzschrittmachers. Sie Nein. geben nur Blutverdünnung. Okay. Richtig, ja. Okay. Haben Sie geschwollene Beine bemerkt? Nein. Nein. Okay. Ja, Herr Wehner. Vermutlich haben Sie einen Darmverschluss. Um diese Diagnose zu bestätigen, werde ich Sie zuerst körperlich untersuchen und dann lasse ich eine Röntgenaufnahme durchführen Ja. und ich werde Vom Bauch eine Röntgenaufnahme. Ihnen Blut abnehmen. Ja, Bauch. Vom Bauch, genau. Okay. Und Und ich werde auch ein EKG schreiben, da sie herzkrank sind. Wir müssen auch diese gucken, Okay, beobachten. ja. Und ich glaube, sie müssen momentan im Krankenhaus bleiben, Okay, bevor das machen lassen. ich habe auch meine Sachen mitgenommen, weil ich dachte, ich muss im Krankenhaus bleiben, ja. Ja, da haben sie gut gemacht, ja. Frau Doktor, ich habe auch noch eine Patientenverfügung. Soll ich die Ihnen geben oder soll ich die Ihnen später geben? Wie wollen Sie das haben? Nach der Untersuchung kann ich das abnehmen, ja. Da habe ich nämlich reingeschrieben, dass ich dann auch keine intensivmedizinischen Maßnahmen haben möchte. Ach so, okay. Für den Fall. Und haben Sie dabei Die habe auch? ich dabei, ja. So eine Patientenverfügung, die habe ich. Ja, am Ende des Gesprächs kann ich bekommen diese Okay, Unterlage hier. ja. Okay. Haben Sie Gut. Fragen an mich noch? Nee, sonst ist alles klar, Frau Doktor. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Ja, hoffentlich. Dankeschön. Haben Kollegen andere Fragen? Das ist gut, Hoja. Erstmal. Das erste Mal sehr, sehr gut. Aber es ist nicht das erste Mal, glaube ich, ne? Ja, an der Stelle haben wir vielmal Simulationen gemacht, Ja, weil deswegen. so ist nicht so schlecht, aber Ja, weiß ich merkt nicht. man, ja. Ja. Ja, weitere Fragen oder Kommentare? Schließen, Kollegen. Waren Sie schon in der letzten Zeit im Ausland? Nein, er war nicht im Ausland. Ich hätte vorgeschlagen, dass Sie bei alten Leuten muss man manchmal etwas nachbohren, ne? Bei bestimmten Sachen. Bohren Sie nochmal nach wegen seinem Urin und Wasserlassen nochmal. Da gibt es ja Fragen, die man stellen kann. Wenn Kollegen keine Fragen haben, möchte ich gerne ein paar Fragen stellen, hocam. Bitte schön. Wie sah ihre Erbrochene aus? Ach so, nein. War Magen ma sa sauer Mageninhalt. Ja. Am letzten Stuhlgang auch Visa Der aus letzte Stuhlgang war und Urin. nicht anders als sonst, war so wie immer. Und Urin. Bitte? Urin. Ich sehe. Grün? Nein, war nicht grün der Stuhlgang, nein. Sie haben gesagt, gestern ihre Schmerzen angefangen. Haben die Schmerzen langsam oder plötzlich begonnen? Und langsam? Könnten Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie eher dumpf, stechend, brennend? Sind eher dumpfe Schmerzen, ja. Dumpfe. Die Schmerzen sind mit der Zeit verschlechtert, oder? Ja, seit gestern hat er Schmerzen und ja, seit gestern ist schlimmer geworden, ja. Sind die Schmerzen dauerhafter oder gehen sie auch wieder weg oder? Ja, sind fast dauerhaft, ja. Sind sie schon einmal, hatten sie so etwas früher schon einmal? Nein, hat er noch nicht gehabt. Okay, das war's. Okay. Gut. Weitere Haben Fragen? Kollegen noch andere Fragen? Ja, ich Impfstatus? habe ein paar Fragen. Haben Sie im Stuhl Blutung bemerken? Kein Blut gesehen, nein. Und wo genau im Bauch im Anfang Schmerzen rechts oder Linksseite anfängt? Kann er nichts lokalisieren, das ist gesamt Bauch, Rücken. Okay, Kann danke können schön. alte Leute manchmal nicht so gut beschreiben, ja. Okay, danke. Haben Sie Schmerzen beim Loslassen? Was heißt das auf Fachbegriff? Dysurie oder Algorie? Algorie ist Schmerzen, genau. Was ist Dysurie? Brennendes Gefühl beim Wird Loslassen. manchmal so ein bisschen synonym verwendet. Dysurie ist eigentlich Schwierigkeiten, Wasser zu lassen, in jeder Form. Ja, kann schmerzbedingt sein, kann aber auch andere Ursachen haben. Und Algorie ist normalerweise das schmerzhafte Wasserlassen, ja. Das müssen Sie fragen, bei alten Leuten, die antworten nicht. Sie sagen einfach Schwierigkeit beim Wasserlassen. Also er hat auch ein bisschen Schmerzen beim Wasserlassen, aber er hat auch dysurische Beschwerden. Also er kann nicht so normal Wasser lassen, wenn er möchte. Ja, also Schwierigkeiten, die Blase auch zu entleeren. Also dysurische und algurische Beschwerden. Hat beides, alle beides, ja. Welche oft verwendet hocam? Also ich sehe oft, dass viele Kollegen schreiben Dysurie, wenn sie meinen, dass es so schmerzhaft, also brennen beim Wasserlassen zum Beispiel, ja. Aber normalerweise mit Algorie wird das bezeichnet, brennen beim Wasserlassen. Dysurie ist eher, wenn zum Beispiel die Blase nicht ganz entleert werden kann oder einfach das Gefühl, nicht normal Wasser lassen zu können. Dankeschön. Das ist sehr Und das wichtig. hat er Patient, ja. Also er hat vor allem dysurische Beschwerden. Er kann nicht normal Wasser lassen, ja. Und er hat auch wenig Urin. Das haben Sie auch gefragt, glaube ich. Das nennt man wie im Fachbegriff, wenn man wenig Wasser lässt. Oliguri. Oliguri, genau, ja. Und was ist, wenn man oft Wasser lässt? Oft Polyuri. Das ist viel. Polyuri ist viel Wasser. Und was ist oft? Polakisuri. Polakisuri, Polakisuri, ja. genau, ja. Genau. Sie haben gesagt, Apoplex erlitten. Ja. Könnten Sie genau beschreiben, wieder, irgendwelche Körper. Hemiparese links, aber wieder vollständig zurückgebildet. Also war vielleicht, keine Ahnung, je nachdem, wie lange es gedauert hat, war vielleicht ein Print oder halt wirklich ein Schlaganfall, der jetzt wenig Folgen hatte für ihn, ja. Okay, weitere Fragen? Oder haben wir das Wichtigste, glaube ich, haben wir gefragt, ne? Was man vielleicht noch fragen könnte, ist, weil Sie haben ja gesagt, Verdacht auf Darmverschluss und sowas. Also eine Frage ist ja gestellt worden nach der Frage, wie das aussieht, was erbrochen wird. Und zweite Frage wäre, ob er Windabgang hat, ja? Ja, Winter, Windabgang zum Beispiel, ja. genau. Er hat Windabgang, aber. Er hat Windabgang, okay. Ja. Wurden Sie operiert? Sehr gute Frage, ja. Operiert ist er an der Hüfte, aber was Sie fragen wollen, ist was anderes, glaube ich, gell? Bauchoperation. Bauchoperation wollen Sie fragen, genau. Das ist eine wichtige Frage. Nein, keine Bauchoperation bisher. Gut. Ich glaube, dann können wir zur Vorstellung gehen. Ja, wir können. Ich Was fange an. sagt Moderator? Einverstanden? Bitte schön, hocam. Guten Abend, Herr Obertz. Heute Guten Abend. möchte ich Ihnen einen neuen Patient vorstellen. Er ist Herbert Wehner. Herr Wehner ist 83 Jahre alt. Er berichtet über seit gestern bestehende Stuhlfrost und seit 2, 3 Tagen erhöhte Temperatur. Heute hat er gemessen, das Fieber lag bei 39,3 und er hat schwaches Gefühl und er klagt über Inappetenz und Nausea. Seit 5 Tagen hat er auch Obstipation. Und des Weiteren berichtet der Patient Bauch- und Rückenschmerzen, abdominelle Schmerzen. Und die Schmerzintensität liegt bei 6 bis 7 von 10. Und sie sind diffuse Schmerzen. und beim Liegen bessern sich die Schmerzen. Bei vegetativer Anamnese berichtet der Patient Oligurie. Und bis auf Oligurie ist die vegetative Anamnese und Fieber ist die vegetative Anamnese unauffällig. Der Patient leidet an folgenden Erkrankungen. Er hat seit 15 Jahren eventuell Venenprostatikaplasie und dagegen nimmt er Duodat, aber die Dosierung musste ich erfragen. Und er hat ja vor 3 Jahren Insult, aber der war vollständig verbessert. Nee. Ja, und auf der rechten Seite hat er, auf der rechten Hüftseite hat er total Endoprothese und er trägt einen Herzschrittmacher seit 10, 15 Jahren. Das genaue Datum nicht bekannt, ist nicht bekannt. Er hatte noch Diskusprolaps oder Protrusion, aber dagegen wurde nichts gemacht als Therapie. Und auch Urolithiasis hatte er damals. Medikamente sind Xarelta und Duodat. Ansonsten nimmt er keine Medikamente. Und er hat eine Penicillinallergie. Er raucht nicht und trinkt keinen Alkohol. Und bei der Familienanamnese ist es bekannt, die Mutter hat an Diabetes und arterielle Hypertonie und Herz. Ich kann nicht lesen. Herzschwäche. Herzinsuffizienz gelitten. Und der Vater hat eine kurze Erkrankung, aber das ist auch unbekannt vom Patienten. Ja. Er ist Rentner, aber damals war er Beamter und wohnt in seiner eigenen Wohnung allein. Mhm. Ja, und die anamnestischen Angaben sprechen am ehesten für einen Ileus. Aber ich habe gelernt, der Patient kann Wind abgeben. Dafür spricht, dass der Patient seit 5 Tagen keinen Stuhl gehabt hat und diffuse Bauchschmerzen nicht lokalisieren können. Und ja, diese sprechen und diese vegetative Anamnese, Nausea und Inappetenz auch dafür spricht. Differentialdiagnostisch kommen Divertikulitis oder wegen Herzinsuffizienz eine allgemeine Abdomine, akutes Abdomen, aber da bin ich nicht sicher. Okay. Warum denken Sie, hat er beim Ilios Fieber und Schüttelfrost? Ist das ein normales Symptom bei Ilios? Bei mechanischer Ilios sind sie nicht normal, aber bei paralytischer Ilios würde ich erwarten. Ja, also es kann sein, aber ist es häufig, dass Patienten mit Ilios Fieber und Schüttelfrost haben? Eigentlich nicht so. Nicht okay. So, ja. Kann der Ilius ein Nebensymptom sein, vielleicht von irgendwas anderem? Von etwas anderem. Ein Tumor würde ich für unwahrscheinlich halten, weil er in letzter Zeit keine Gewichtsabnahme hat. Okay. Ja. Also wenn ich jetzt von Ihnen höre, dass Patient Schüttelfrost und Fieber hat, denke ich immer gleich an Infektion. Hm? Hat ja. Er eine Infektion? Hat er im Bauch eine Infektion vielleicht? Oder warum hat er Schüttelfrostenfieber? Und wegen Rückenschmerzen würde ich auch an Pankreatitis vielleicht an ja. Ein Pankreatitis denken. Könnte sein, ja. Ja. Aber Okay. keine Alkoholgeschichte Okay. und keine gürtelförmige Okay. Schmerzen. Ja. Was sind denn die häufigsten Ursachen für Infektionen? Bei normalen Patienten, die häufigsten. Meinen Sie im Abdomen? Generell, wenn ein Patient mit Fieber oder Schüttelfrost kommt, woran Am müssen Sie meisten mal denken? Pneumonie. Genau, Pneumonie. aber hat er keine Symptome, glaube ich, diesbezüglich, oder? Ja, er hatte keine Symptome Okay. Mhm. dafür. Was noch? Pyelonephritis könnte es auch sein. Ja, das sind die zweit häufigste Ursache für Fieber und Infektionen, gell? Also Ja. respiratorische und oder Infektionen der Harnwege, gell? Die zwei häufigsten Ursachen. Haben Sie diesbezüglich irgendwelche Angaben, die das darauf hindeuten könnten, dass da. Ja, vielleicht Rückenschmerzen. Hm. Wegen der Bauchschmerzen habe ich auf Abdomen Ja. fokussiert, aber Ja. das könnte auch ein Grund sein. Ja. Pyelonephritis. Ja. Okay. Können ja auch reagieren mit dem Bauch, bei Pyelonephritis. Vor allem Ja. alte Leute, ja. Okay. Dann, was würden Sie, also Sie, was würden Sie jetzt diagnostisch machen? Sie haben einen Patienten untersucht. Der Bauch ist weich, Darmgeräusche sind ein bisschen spärlich, also könnte in Richtung paralytischer Ileus gehen vielleicht, ja. Was machen Sie für weitere Untersuchungen bei dem Patienten jetzt? Ich würde Klopp schmerzhaft auf der Nierenlage überprüfen. Mhm, sehr gut, ja. Wenn sie Klopp schmerzhaft sind, wäre Mhm. es ein Zeichen für Pyelonephritis. Ja, richtig. Und als körperliche Untersuchung. Bauch, das Bitte. heißt, keine Abwehrspannung oder Resistenz. Nein, also kein akuten Bauch, nur ein bisschen spärliche Darmgeräusche. Könnte vielleicht oder wenig Darmgeräusch, könnte für paralytische Ileus sprechen, aber keine Zeichen von mechanischen Ileus zumindest, ja. Was sind Ja. denn Zeichen für einen mechanischen Ileus? Bei körperlicher Ja, Untersuchung ja. würde ich vor dem Ileus erhöhte Darmgeräusche Hm. erwarten Wie und bezeichnet man diese erhöhten Darmgeräusche beim mechanischen Ileus? lebhafte Darmgeräusche Ja, oder wie kann man die noch genauer bezeichnen beim mechanischen Ileus? oder Sagt man einen bestimmten Begriff? Hochgestellte oder klingende Darmgeräusche, ja? Hochgestellte klingende. Darmgeräusche, ja. Oder Ah. auch manchmal metallischer Okay. Charakter, ja? Bei mechanischen Ileus. Ja. Okay. Also die hat er nicht und der Bauch ist jetzt nicht hart. Also er ist jetzt nicht sehr abwehrgespannt, vielleicht. Das heißt Supilius. Könnte sein, ja. Ja. Okay, jetzt haben Sie den körperlichen Untersuch, haben auch die Lunge abgehört, haben jetzt auch nichts festgestellt, Herz haben Sie abgehört, ist auch keine Probleme. Jetzt würden Sie weitere diagnostische Maßnahmen machen. Was würden Sie vornehmen bei den Patienten jetzt? Ja, bei Labor würde ich Blutbild und Entzündungsparameter und Hm. Nierenwerte Ja. und auch Gerinnungsparameter veranlassen. Ja. Und noch würde ich ein Sonografie-Abdomen durchführen. Ja, das ist gut. Wenn Sie schon Blut abnehmen, was machen Sie noch außer diesen Sachen, die Sie gesagt haben? Urinstatus Beim, würde ich ja, das machen Sie auch. Aber wenn Sie Blut abnehmen, nehmen Sie was ab? Ein paar Röhrchen, Serum, Blut, also EDTA, Serum, Heparin vielleicht. Und was nehmen Sie noch ab bei diesem Patienten, wenn Sie schon mal Blut abnehmen? Gerinnung hat sie gesagt, ja, haben wir auch. Was nehmen Sie noch ab? Denken Sie an die Infektion. an Kultur. Ja, Blutkulturen abnehmen, Ja, ja, genau. Bei der Schüttelfrost, also Gefahr, dass eine Bakteriämie vielleicht besteht. eine Urosepsis könnte bestehen, ja, das ist Richtig, wichtig. bei einer Pyelonephritis kann sowas sein, ja. Okay, dann machen Sie Urin noch, haben Sie gesagt, gell? Also Ja, Urinstatus und auch Status. Urinkultur. Genau. Okay. Was machen Sie noch? Ultraschall haben Sie gesagt vom Ja, Bauch. ein Abdomen, Bauch Mhm. und Nierenlager würde Ja, ich. genau. Vielleicht könnte er hatte damals Steine, Nephrolithiasis, vielleicht könnte es auch eine Ursache sein. Genau. Wo müssen Sie noch genau hingucken bei den Patienten, wenn Sie jetzt sehen, dass die Nieren nicht gut aussehen? Da haben wir so ein bisschen gestaut auch. Wonach gucken Sie? Gerade bei diesem Patienten, wenn Sie an seine Anamnese denken. Herz. Ich meine was anderes in der Anamnese. Er nimmt doch Tabletten ein, auch für Duodat, hat er gesagt, gell? Vielleicht. Woran denke ich da? Vielleicht die BPH ist vergrößert. Ja, und was sieht man dann? Ja, was sieht man dann? Ein Harnverhalten. Richtig, ja, eine volle Harnblase, ja. Ja. Und volle Harnblase ist dann begünstigend für. Ja, das wäre ein Notfall und die Beschwerden sind seit 2, 3 Tagen. Deswegen habe ich diese für unwahrscheinlich gehalten. Das könnte sein. Ja. Aber es kann sein, dass der Patient eine also durch diese Prostatahyperplasie eine Harntransportstörung, Harnblasenentleerungsstörung hat. Und das ist dann so ein Risiko, dass eine aszendierende Infektion, eine Pyelonephritis macht bei diesem Patienten. Ja. Ja. Ja. Ja, okay. Also Sie gucken Nieren nach und wenn Sie da einen Stau sehen, dann gucken Sie auf jeden Fall auch unten nach, ob die Harnblase gefüllt ist, ja. Und wenn sie gefüllt ist, sagen Sie dem Patienten, er soll mal versuchen, Wasser zu lassen, also Blase entleeren, und dann gucken Sie nochmal nach, weil manchmal haben Sie ja die Blase nicht entleert, dann kann die Blase auch mal so voll sein. Ja? Aber sagen Sie, gehen Sie mal auf Toilette oder fahren Sie mal Urin und dann gucken wir nochmal nach. Wenn dann immer noch voll ist, dann hat er auf jeden Fall eine Entleerungsstörung, ja. Hat der Patient auch, dieser Patient, ja. Gut, Ultraschall haben Sie gemacht. Was machen Sie noch? Was mache hat ich? Jemand im Chat schon geschrieben. Ist auch eine wichtige Sache. Manchmal gibt es nämlich auch wenn die Patienten keine Luftnot haben, aber Bauchschmerzen und Fieber, gibt es auch mal selten mal eine basale Pneumonie, die auch mal so Bauchschmerzen machen kann, selten mal, ja. Deswegen Röntgen, Thorax ist gut, würde ich immer machen. Ja, ein CT wäre zu viel in diesem Fall, meiner Meinung nach. Was meinen Sie? Das ist schon eine strahlenbelastende Untersuchung und wir müssen nicht alle Untersuchungen an einem Tag machen oder wir müssen Schritt für Schritt. Ja, aber ein Patient mit einer unklaren Infektion kommt, gehört auf jeden Fall die Lunge dazu, würde ich machen. Das ist keine Strahlenbelastung zusätzlich. Ja. Vor allen Dingen ein Röntgenbild ist im Vergleich zu den ganzen Sachen, die Sie sonst machen, minimal. Ja. Ich habe jetzt schon gelesen, dass Sie Kollegen CT machen möchten. Das ist ein Hundertstel vom CT, ja, ein Röntgenbild. Würden Sie CT-Abdomen oder CT-Abdomen? Können wir diskutieren, also nicht primär, aber wenn Sie mit den ganzen Sachen, die Sie gemacht haben, nicht weiterkommen, kann man das im weiteren Verlauf überlegen, ja. Ja, ja. Aber das, wie gesagt, Schritt für Schritt, nicht gleich mit dem CT anfangen, ja? Ja. Ja. So, dann haben Sie jetzt Verdacht, also Entzündungswerte, Leukozytose hat der Patient, CRP ist hoch. Also Sie haben auf jeden Fall eine Infektion. Und was machen Sie mit dem Patienten? Haben auch die Niere ist ein bisschen gestaut, die Blase ist auch voll. Also Sie haben Verdacht auf eine Harntransportstörung mit aszendierender Pyelonephritis. Was machen Sie mit dem Patienten? Da diese Erkrankung sehr kompliziert werden kann, würde ich mit Breitspektrum-Antibiotika anfangen und je nach Blutkultur würde ich meine Therapie umstellen, Antibiotherapie, und ich würde Flüssigkeit zuvor durch Infusion verabreichen. Worauf müssen Sie aber aufpassen dann? Der Patient hat schon Herzschrittmacher. Ich muss gleichzeitig ein harntreibendes Mittel, aber was ist Diuretika auch durch Infusion geben. Ja, und auch ein. Wenn Sie das machen, stirbt der Patient. Ja. So. Bevor wir über die Behandlung sprechen mit Gerard, sollen wir erstmal Patientverfügung berichten. Okay. Und weil der Patient eine Patientverfügung hat und deswegen intensivmedizinische Behandlung nicht möchte. Ja. Das ist eine gute Frage, wobei das eigentlich ein Thema wäre für eine eigene Sitzung. Es gibt so allgemeine Patientenverfügungen, die man im Internet runterladen kann. Da steht zum Beispiel drin, so im Falle, dass ich nicht mehr einwilligungsfähig bin und jetzt keine Chance auf Besserung besteht, möchte ich keine künstliche Beatmung, künstliche Nierenwäsche, Dialyse und so weiter. Das muss man im Einzelfall besprechen mit dem Patienten. Ja? Also es kann sein, dass er die Verfügung hat, aber wenn Sie sagen, diese Krankheit ist mit Antibiotika gut zu behandeln, ja, und wären Sie trotzdem bereit, wenn es notwendig ist, auch auf Intensivstation zu gehen, willigen manche dann doch nochmal ein. Das muss man dann im Einzelfall besprechen. Also das mit der Patientenverfügung ist zwar wichtig, aber man muss es immer auf den Einzelfall auch nochmal diskutieren mit Patienten oder auch Angehörigen, ja. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Das führt jetzt hier zu weit. Von der Diagnostik haben wir, glaube ich, das Wichtigste so, glaube ich, besprochen, soweit ich das jetzt mich erinnern kann. Und was Sie gesagt haben, ich habe es am Anfang vielleicht auch überhört, Sie wollten dem Patienten Flüssigkeit geben und auch noch harntreibende Medikamente, ja? Ich möchte eine Diagnose, eine Differentialdiagnose als Ja. Kardiologie hinzufügen, mesenterialer Infarkt. Kann sein, ja. Gibt es auch manchmal, ja. Gerade wenn der Patient so Probleme Ich hat. möchte. Ja. Kann auch mal sekundär dann zu Infektionszeichen führen, richtig, ja. Ja, durch nekrotisches, durch Nekrose Darmwand zum Beispiel, ja. Aber was ich sagen wollte, dem Patienten Flüssigkeit geben ist gut, aber Sie müssen vorher gewährleisten, dass er die Flüssigkeit auch abgeben kann. Das heißt, diesem Patienten, wenn Sie dem Flüssigkeit geben und noch Diuretika, ohne dass Sie ihm einen Katheter legen, dann machen Sie es nur schlechter. Das heißt, da müssen Sie ihn erstmal die Harntransportstörung beseitigen, meistens durch einen Urethralkatheter. Und dann können Sie die Flüssigkeit geben, wenn es notwendig ist. Nasojejunal Dekompression. Kommt darauf an, ob er Ilus hat oder nicht, aber da hat Frau Doktor ja gesagt, sie möchte auch nochmal ein Röntgenbild des Abdomens machen. Wenn man da jetzt keine Spiegel sieht, muss man das nicht unbedingt machen, weil es gibt oft reflektorische Darmatonie oder Subilius bei Pyelonephritis. Das kann mal sein. Und wenn die jetzt, sag ich mal, jetzt nicht massiv weiter erbrechen und sie schnell mit der Behandlung beginnen, kann man auch den Patienten manchmal noch ohne Magensonde lassen. Ja? Kommt auf den Einzelfall an. Also Also, Diuretika nur, wenn die Harntransportstörung behoben ist, ja, nicht vorher. okay. Gut, aber Sie waren noch nicht fertig, glaube ich, mit der Flüssigkeit, haben Sie gesagt. Und was geben Sie ihm noch? Was ist das Wichtigste in so einem Fall? Er hat Spasmolytikum, vielleicht Das kann man überlegen, ja. könnte die Schmerzen Ja. lindern. Antibiotika haben wir schon. Antibiotikum, welches nehmen Sie dann beim Patienten? Ein Band, Breitbandspektrum, Nein, aber an den Namen erinnere ich mich nicht momentan. der Patient hat Penicillinallergie. Ja, ich würde Fluoroquinolon oder Vancomycin wählen. Ja. Also bei einem Verdacht auf Penicillinallergie würde ich dann auch das so machen, ja. Vancomycin nicht, aber es wird Fluorochinolon wählen. Wobei in Deutschland ist es so, dass jetzt in den letzten Jahren die Fluorochinolone sehr in Verruf gekommen sind. Sodass, also es gibt immer in Deutschland diese rote Handbriefe. Weiß nicht, ob Sie das kennen. Kennen Sie rote Handbriefe? Das Nee, sind rote Liste Briefe, muss. die an alle Ärzte geschickt werden mit Warnhinweisen auf Medikamentennebenwirkungen oder Medikamentenprobleme. Und von Fluorochinolon gibt es derzeit sehr, sehr viele. Sodass die meisten Kollegen Fluorochinolone fast gar nicht mehr geben, aufgrund dieser Probleme, die da beschrieben worden sind. In solchen Fall würde ich das, glaube ich, schon als Reserveantibiotikum und Verdacht auf Penicillinallergie in Erwägung ziehen. Fluorochinolone, ja. Okay. Aber Sie müssen den Patienten mittlerweile extra aufklären über diese speziellen Nebenwirkungen mit so einem Patientenaufklärung. Muss man, muss man? Ja, so ist empfohlen, ja. Wenn Sie Okay. Fluorochinolone geben, sollten Sie den aufklären, ja. Weil davor gewarnt wird mittlerweile. Okay. Gut. Ansonsten kann man auch immer überlegen, ob man, also ist ja oft so, dass Penicillinallergie nicht unbedingt auch auf Cephalosporine sich ausdehnen muss. Also im Einzelfall kann man auch über Breitband Antibiotika aus der Gruppe der Cephalosporine mal nachdenken, ja? Wäre eine Option. Okay. Gut, also Antibiotika ist wichtig in so einem Fall, ja, ganz schnell, ohne lange warten, schnell behandeln, weil das die Komplikationsrate, Urosepsis Ja, ist oder selbst ist. genau fatal, ja. Okay, gut. Weitere Therapieempfehlung oder Empfehlung zur Diagnostik bei den Patienten? Empfehlung. Ich gucke gerade mal nach im Chat, was die Kollegen alles geschrieben haben. Auf So, Colitis. jeden Fall müssen wir eine Kardiologie kontrollieren, hocam. Ja, Unbedingt, der unbedingt. Patient nimmt Was? seine Medikamente oder seine Medikamente reichen nicht eigentlich. Deswegen muss er einen Kardiologen aufsuchen. Ja, sehr gut, ja. Ich Machen wir unbedingt, ja. Und ansonsten kann man auch nochmal, wenn die Prostata groß Und ist, vielleicht ein Urologe richtig, auch, ja. und Ja. Genau, das habe ich gelesen. Für Kinder muss man auch Sinusitis denken, ja. Bei Kindern muss man an viele Sachen denken, ja. Sinusitis ist, oder Otitis ist oft ein Problem. Lavemann oder Suppos, also Abführmaßnahmen, kann man probieren, wenn der Patient Obstipation hat, ja. Zum Beispiel Bisacodyl-Tropfen oder Deception, ja. Genau. Oder wenn er halt einen Ileus hat im Röntgenbild und klinisch mit Abwehrspannung, dann muss man auch Magensonde legen, ja. Ich würde empfehlen, den Patienten auf Trinkmangel zu verzichten. Ja, also wenn er Ileus hat, dann genau, dann muss er Nahrungskarenz haben, ja, richtig. Dann müssen Sie ihn über Infusion versuchen, dann zu ernähren und Flüssigkeitshaushalt machen, ja. Genau. Gut. Ich glaube, wir haben einiges besprochen, ne? Ja. Wichtigste haben wir besprochen, ja.